kein schönes Urlaubsziel, das hat so mancher schon erkannt. Darum kommen so viele von überall her, denn für unsere Gastfreundlichkeit sind wir bekannt. Sie freuen sich, unsere Gäste zu sein, das ist nicht zu übersehen. Denn um hier zu überleben, braucht man nicht mal Deutsch verstehen. Schnell wird ihnen allen klar, ein paar Tage hier reichen nicht. Drum wird der Aufenthalt verlängert und ein Urlaubsende ist nicht in Sicht. Ali, Mehmet, Mustafa, schön euch mal zu sehen. Wie lange wollt ihr uns besuchen und wann wollt ihr wieder gehen? Baba, Mola, Mohammed, dass ihr uns besucht, find ich ja nett. Doch leider kommt einmal der Tag, an dem ihr wieder nach Hause fahrt. Euren Besuch hier sollt ihr nie vergessen, macht euch eine schöne Zeit. Hier bekommt ihr Geld und ein nettes Quartier und Essen, wenn ihr hungrig seid. Ihr könnt hier alles haben, dafür sind wir ja da. Ihr braucht nicht mal zu fragen, denn eure Wünsche sind uns allen klar. Ali, Mehmet, Mustafa, schön euch mal zu sehen. Wie lange wollt ihr uns besuchen und wann wollt ihr wieder gehen? Baba, Mola, Mohammed, dass ihr uns besucht, find ich ja nett. Doch leider kommt einmal der Tag, an dem ihr wieder nach Hause fahrt. Schaut man sich euer Leben an, eure Autos habt ihr euch gekauft und dazu noch ein schönes Haus. Doch alles geht einmal vorbei, das weiß selbst unsere Polizei. Die besten Grüße gehen von mir voraus, kommt gut zurück nach Haus. Ali, Mehmet sagt bye bye, grüßt Afrika und die Türkei. Gute Reise wünsche ich euch allen, es wird euch sicher gut gefallen. Aisha, Yusuf sagt bye bye, eure Urlaubszeit ist leider vorbei. Wir nehmen Abschied ohne Streiterei, auf Wiedersehen, tschüss, goodbye.